Deutschlandfunk, Andruck. Dem Populismus zu begegnen, ist derzeit eine der größten Herausforderungen liberaler Demokratien. Und die Europawahl im Mai gilt jetzt schon als Schicksalswahl, gerade wegen des großen Zulaufs zu Populisten und EU-Gegnern. Fast überall in Europa drängen nationalistische Bewegungen und Parteien an die Macht. Warum das so ist, hat Philipp Manu interessiert. Der Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bremen hat dafür die ökonomischen Triebkräfte dieser Entwicklung in verschiedenen Ländern analysiert. Sein Buch sei trotz einiger Schwächen eine notwendige Intervention in die Debatte über die Krise der liberalen Demokratie, meint unser Rezensent Matthias Becker. Wer wählt die AfD und warum? Der rasante, anhaltende Aufstieg der Rechtspopulisten hat eine soziologische Debatte ausgelöst. Manche Wissenschaftler bemühen zur Erklärung die Unzufriedenheit von sogenannten Modernisierungsverlierern. Andere verweisen auf die Eigeninteressen von Politikern, die mit populistischen Strategien mobilisieren und Wahlen gewinnen können. Oder sind es einfach kulturelle Verschiebungen, die dazu führen, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung alles Fremde und Unbekannte ablehnt? Kultur, Politik oder Ökonomie? Wo liegen die Ursachen? Der Politikwissenschaftler Philipp Manu legt nun einen neuen, anderen Erklärungsversuch vor. Ja, weil ich mit der Populismusdiskussion nicht wirklich zufrieden bin. Ich denke, dass die extrem verfahren und nicht wirklich zielführend ist und eigentlich selbst Teil des Streites ist, anstatt analytisch. Ein Vergleich schafft immer Distanz. Da war auch so ein bisschen aufklärerischer Impetus dahinter zu sagen, lass uns das doch mal vergleichen und warum sehen wir es in manchen Ländern so und in manchen Ländern so und was sagt uns das eigentlich über das Phänomen als solches? Philipp Manus Buch »Die politische Ökonomie des Populismus« ist tatsächlich ein umfangreicher internationaler Vergleich. In erster Linie untersucht der Autor Europa und findet dabei erhebliche Unterschiede zwischen den diversen populistischen Parteien und ihren Wählerschaften. Dabei zeigt sich, laut Manu, dennoch ein klares geografisches Muster. Im Süden reüssieren linkspopulistische Parteien wie Podemos in Spanien oder Syriza in Griechenland. In Ost- und Nordeuropa dagegen Rechtspopulisten wie die ungarische Fidesz, die Schwedendemokraten oder eben die deutsche AfD. Warum eigentlich ist das so? Wenn man Sinn aus diesen sehr widersprüchlichen Mustern machen möchte, ist die These des Buches, dann muss man sich die politischen Ökonomien dieser Länder angucken. So wie wir das machen, kommen wir eben meiner Meinung nach auch Gott sei Dank etwas aus dieser häufig hysterischen und extrem, wie soll man sagen, moralisierenden Debatte raus, zumindest ein bisschen, und wissen dann vielleicht auch, dass da tatsächlich auch reale ökonomische Verwerfungen dahinter stehen und nicht nur einfach komische Leute mit komischen Ansichten. Philipp Manu beklagt ein Übermaß an moralischer Empörung und einen Mangel an Analyse. Für viele Sozialwissenschaftler seien die Positionen der Populisten so evident unvernünftig, dass ihnen die Auseinandersetzung mit diesen gar nicht nötig scheine. Wirtschaftliche Ursachen würden von vornherein ausgeklammert, und das ist seiner Meinung nach ein Fehler. Wer über den Populismus reden will, aber nicht zugleich auch über den Kapitalismus, landet meist nur bei der Identitätspolitik und ist dann schnell mittendrin in völlig unergiebigen Debatten voll wechselseitiger Stigmatisierungen. Der Titel ist Programm. Politische Ökonomie beschreibt den Zusammenhang von Wirtschaft und Herrschaft. Philipp Manu versteht unter politischer Ökonomie die nationalstaatliche Organisation und Regulierung der kapitalistischen Verhältnisse. Zum Beispiel, wenn der Staat mit Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe den beständigen Abwertungsdruck auf die Löhne mildert. Da in allen Industrieländern andere Strukturen greifen, gibt es in dieser Lesart unterschiedliche politische Ökonomien, Varianten des Kapitalismus. Philipp Manu hält den Populismus für eine Reaktion auf die Globalisierung, konkret die zunehmenden Handels- und Geldströme und Migration. Die Globalisierung beeinflusst aber die verschiedenen Nationalökonomien auf unterschiedliche Weise und so entstehen die unterschiedlichen populistischen Forderungen. In Südeuropa richtet sich der Protest linkspopulistisch eher gegen die neoliberale Wirtschaftsordnung, also die freie Bewegung von Gütern und Kapital, sowie die fiskalpolitische Zurückhaltung des Staates. In Nordeuropa eher gegen Migration, also die freie Bewegung von Personen. Eine elegante Erklärung aus handfesten materiellen Interessen. Nur wie passt sie zu dem vielfach bestätigten Forschungsergebnis, dass in Deutschland diejenigen, die tatsächlich sozial absteigen, zum Beispiel arbeitslos oder nur prekär beschäftigt sind, nicht überdurchschnittlich häufig die AfD unterstützen. Die AfD-Wähler seien weniger vom tatsächlichen Statusverlust als von Verlustangst motiviert, argumentiert Mano und führt als Beleg Daten aus der letzten Bundestagswahl an. Die Abwanderung zur migrationskritischen AfD war insbesondere bei Personen ausgeprägt, die entweder in der Vergangenheit selbst Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht oder diese in ihrer unmittelbaren Umgebung erlebt hatten und sich daher eines ständigen Arbeitslosigkeitsrisikos und des nun damit verbundenen schnellen sozialen Abstiegs bewusst waren. So vertritt Philipp Mano letztlich eine abgewandelte, etwas differenziertere These von den Modernisierungsverlierern als den Hauptträgern des Populismus, auch wenn der Verlust in diesem Fall nur einer an Sicherheit sein mag. Manos Analyse bringt eine neue Perspektive in die Debatte, obwohl wichtige Aspekte darin nicht auftauchen, zum Beispiel die antifeministische Stoßrichtung der neuen Rechten. Auch der scharfe Kontrast zwischen einem linken Süden und einem rechten Norden und Osten überzeugt nicht. Gegenwärtig sind in Spanien und Griechenland rechtsextreme Parteien im Aufwind. Aber Philipp Mano macht klar, dass Identität und Kultur nur die Oberfläche des Phänomens ausmachen. Der Rechtspopulismus deutet Verteilungskonflikte um in kulturelle Unvereinbarkeiten. Somit ist er selbst eine Identitätspolitik, die sich aber aus materiellen Interessen speist. Matthias Becker war das über das Buch von Philipp Mano, Die politische Ökonomie des Populismus. Es ist bei Surkamp verlegt, zählt 177 Seiten und kostet 16 Euro.